welche Geschichte das Künstlerduo wohl aus unserem Grab zaubern würde. Eine Schamanin haben sie auch im Repertoire. Die ist es, die das Leben des schwer erkrankten Poika rettet. Ihr Name? Korpi Velo. Von ihren Eltern bei der Geburt für tot gehalten und in eine Baumhöhle gelegt, kümmerten sich die Tiere um sie. Gemeinsam mit Raben wohnt sie hoch oben auf einer Bergklippe. Jeder fürchtete sie, aber keiner fügte ihr Leid zu. Alle spürten ihre Macht, erzählt man sich in der fiktionalen Welt von Mesolith. Wann immer der Clan in Not ist, kommt Korpi Velo. Sie tanzt zum Klang der Trommel, begleitet vom Rasseln der Muschelketten an ihren Knöcheln, dem Klatschen und Gesang der anderen. So lange, bis sie in Trance gerät und wie tot auf die Erde stürzt. Dann fliegt ihre Seele auf dem Rücken eines Raben fort, um Rettung zu finden. In Korpi Velos Fall ließen sich Brockbank und Haggerty nicht vom Märchenerzähler Hans Christian Andersen inspirieren, sondern vom Mythomanen Mircea Eliade und seinen Ausführungen zum Schamanismus als archaischer Ekstasetechnik. Dass sich zwei Künstler dem Mesolithikum widmen, denen ansonsten die größten Fantasy-Stoffe zur Verfügung stehen, zeigt, welch fantastisches Potenzial diese Zeit bietet. Uns aber ist das verwehrt, was die Comic-Autoren praktizieren, nämlich unsere eigenen Bilderwelten zurückzuprojizieren. Wir würden nur das Fremde mit Altvertrauten, mit Klischees und Vorurteilen füllen. Uns bleibt allein der Weg, unsere Heldin in ihre Zeit einzubetten, in eine Zeit, aus der wir weder Namen, Mythen noch Geschichten kennen. Nur so können wir Neues erfahren. Dafür müssen wir den umgekehrten Weg wählen. Wir dürfen uns dem Unbekannten nicht vom Heute aus nähern, sondern müssen aus der Tiefe der Zeit, aus der Kälte des Eiszeitalters zu ihr vordringen.